Das sind unsere Schlagzeilen. Messerstecher in Liebenau, Ortsräte empfehlen Ausschreibung für soziale Stadt und Volleyballderby in Hannover. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Der heimische Landtagsabgeordnete Grant-Henrik Tonne hat kürzlich Stellung zum Gesetz zur Inklusion an Schulen genommen. Dieses hat die rot-grüne Regierungskoalition am Mittwoch im Landtag beschlossen. Tonne wies darauf hin, dass die Inklusion an Schulen finanziell durch dieses Gesetz unterstützt werden wird. Er kritisierte, dass CDU und FDP sich der schulischen Inklusion entgegenstellten. In der gestrigen gemeinsamen Sitzung der Ortsräte Holtdorf und Erichshagen wurde einstimmig für die Vorschläge der Verwaltung zum Projekt Soziale Stadt Nordertor gestimmt. Beide Ortsteile befinden sich stellenweise im Planungsgebiet des Städtebauförderprogrammes. Was genau empfohlen wird, weiß Erichshagens Ortsbürgermeister Tim Hauschild. Es geht also in erster Linie darum, dass die Sanierungsträgerschaft ausgeschrieben werden muss. Das soll also extern passieren. Es gibt ein sogenanntes Quartiersmanagement, die sich speziell um die Städtebauförderung kümmern. Und es gibt natürlich auch, es geht auch um Finanzen, in dem Fall um einen Wirtschaftsplan, der vorerst für die Jahre 2015, 2016 aufgestellt wurde. Und den gilt es auch weiter zu schreiben, damit wir mit der Gesamtmaßnahme weiterkommen. Ein 17-Jähriger wurde am Dienstagabend in Liebenau schwer verletzt. Der Jugendliche wollte einen Dieb stellen, der ein Mofa aus dem Schuppen einer Jugendeinrichtung entwendete. Dabei wurde er von dem Mann mit einem Messer attackiert. Er wurde schwer verletzt zu einer Notoperation ins Klinikum Minden gebracht. Der unter Alkoholeinfluss stehende Messerstecher konnte festgenommen werden. Es wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung beantragt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Volleyballdamen des VC Nienburg geht es am Samstagabend nach Hannover. Dort wartet der GFL auf die Mannschaft um Trainer Thomas Platner. Ich rechne dadurch, dass wir eine gewisse Nähe zu Hannover haben mit einem Derby-Charakter, sodass wir eine schöne Atmosphäre haben. Und dann treffen wir auf einen charakteristisch starken Gegner, da die hohe Mittelblocker haben, eine starke Abwehr in der Diagonalen. Wir haben sie im letzten Jahr mit einem 3-2 und einem 2-3 aus meiner Sicht hervorragend gelöst. Und wenn wir das dieses Jahr wieder machen, vielleicht einen Satz weniger verlieren, dann gewinnen wir gleich einen Punkt mehr, bin ich vollends zufrieden. Beginn der Partie ist Samstagabend um 20 Uhr in Hannover. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.